Warum gibt es das Internet? Eine Welt ohne Internet? Kannst du dir das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber es gab auch eine Zeit ohne Internet. Das ist noch gar nicht so lange her. Du kannst dir das Internet wie das Netz einer Spinne vorstellen. Es verbindet Computer auf der ganzen Welt. So können Menschen Daten austauschen, zum Beispiel Bilder oder Videos. Du kannst im Internet aber auch surfen, E-Mails schicken oder mit deinen Freunden chatten. Das Netz gibt es erst seit etwa 50 Jahren. Davor konnte man nur Briefe schicken oder telefonieren. Dann wollten Forscher aber schnell Daten austauschen. Sie nahmen 4 große Rechner und verbanden sie über eine Telefonleitung. Das Netzwerk wuchs am Anfang nur sehr langsam. Nur wenige Menschen konnten sich Daten schicken. Erst 30 Jahre später wurde dann eine Computersprache erfunden. Sie erleichterte den Menschen den Zugang zum Netz. Jetzt konnten Texte, Bilder und Videos verschickt werden. Weil es Menschen weltweit nutzen, nannte man das Netzwerk World Wide Web. Auf Deutsch heißt das weltweites Netz. Heute nutzen es Milliarden von Menschen. In Deutschland sind es etwa 8 von 10 Kindern. Viele chatten oder schreiben E-Mails. Einige suchen auch nach Informationen für die Schule. Im Internet findest du fast alles. Aber Vorsicht! Nicht alles ist wahr oder richtig. Denn jeder kann etwas ins Internet stellen. Du musst also immer aufpassen. Du solltest auch immer prüfen, woher die Informationen kommen. Wenn du chattest, musst du besonders vorsichtig sein. Manchmal schleichen sich dort böse Menschen ein. Sie schreiben dir komische Sachen oder fragen dich aus. Manche wollen sich mit den Kindern treffen. Du darfst deshalb einem Fremden nie deinen echten Namen sagen. Auch deine Adresse oder Nummer verrätst du ihm nicht. Am besten, man überlegt sich vorher genau, welche Informationen man im Internet preisgeben will.